Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Uncast. Nummer 98 ist heute angesagt. Und was ist nicht alles passiert diese Woche? Ja, der Motorola-Deal ist perfekt über die Bühne gegangen. Google hat gegen Oracle gewonnen. Ja, Pac-Man hatte Geburtstag die Woche. Wow, das ist wahrscheinlich das wichtigste Ereignis überhaupt. Ja. Und jede Menge Fragen in der Community. Doch alles nach der Reihe, eins nach dem anderen. Erstmal machen wir weiter bei Motorola. Ja, Motorola hat ja, oder beziehungsweise Google hat ja Motorola gekauft. Nur so einfach geht das ja nicht. Ja, da musste erstmal die USA zustimmen, dann musste Europa zustimmen und China musste auch noch zustimmen. Bis jetzt, bis zu dieser Woche hat China noch nicht zugestimmt gehabt. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorgang gewesen. Nein, natürlich nicht. China braucht ein bisschen länger. Die möchten ja ihre eigenen Interesse vertreten. Und deswegen prüfen sie ganz genau, ja, wem sie eben so eine Fusion erlauben oder nicht. Warum allerdings China überhaupt zustimmen muss, oh, fragt mich nicht. Durch die Globalisierung ist die, die Verflechtungen, ja, doch so extrem. Da muss man anscheinend von der ganzen Welt ein Einverständnis holen, ja, zumindest von den maßgebenden Staaten. Die nicht maßgebenden spielen offenbar keine Rolle, ja. Egal, auf jeden Fall, China hat jetzt die Zusage bekommen und damit ist der Motorola-Deal perfekt. Ja. Google übernimmt Motorola Mobility und die Aussage von Google war klar. Ja. Larry Page, der CEO von Google, hat gesagt, wir haben Motorola jetzt gekauft, ja, und hat hier ein schönes Bild aufgemalt am Anfang, ja, mit so Star Trek Visionen und so weiter und so weiter und wie doch Motorola überhaupt die Mobilfunkindustrie das alles so vorangebracht hat und was wir für tolle Geräte jetzt momentan haben und wie es vielleicht auch weitergehen wird, ja, und viele haben ja sehr viel auch Hoffnung, dass eben Google Motorola auch ein bisschen auf die Finger klopft, was Android angeht, beispielsweise die Updates, ja, und letzte Woche hatten wir auch gesagt, da gibt's möglicherweise auch eine Änderung mit den Nexus-Modellen, dass es eben 5 Nexus-Modelle geben wird, statt nur noch einem. Irgendwo läuft das alles, finde ich, darauf hinaus, dass Motorola doch ein Nexus-Gerät anbieten wird und damit eben die anderen Hersteller nicht sauer werden, weil die dann sagen, ja, hier, jetzt haben wir haben das ja gleich gesagt, ja, wenn Google Motorola übernimmt, dann werden die bevorzugt und deswegen denke ich, dann wird, Samsung, HTC, Motorola und LG werden ihre eigenen Nexus-Modelle dann unter diesem Dach da verkaufen, ja. Bin mal sehr drauf gespannt. Ein Tablet soll ja auch noch kommen von Asus. Ja. Gut. Also auf jeden Fall, der Motorola-Kauf ist unter Dach und Fach. Es wird nochmal betont, dass eben Motorola allein stehen bleibt als Firma, als Marke. Und ich bin da immer auch sehr, sehr skeptisch. Interessant war, dass es hier klipp und klar gesagt wurde, dass der Sanjay Chowder sofort eben verkündet wurde. Der frühere Leiter von der frühere CEO von Motorola Mobility, der ist zurückgetreten und er wird ersetzt durch einen Langzeit-Googler, Dennis Woodside heißt er. Ja. Und der wird ab sofort als CEO von Motorola Mobility die Geschäfte übernehmen. Und auch das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass Google hier Motorola jetzt den eigenen Stempel aufdrückt. Ja, solange sie das Team jetzt noch frei arbeiten lassen, so ist das alles wunderbar. Schauen wir mal, was da alles passiert. Wird eine aufregende Zeit werden und ich hoffe, dass wir da einiges noch an Änderungen sehen. Vor allem, was eben die Update-Politik von Motorola betrifft. Da muss auf jeden Fall einiges passieren. Interessant ist vielleicht noch über Dennis Woodside zu sagen, dass er ein sogenannter Merger früher war. Also genau sowas, was jetzt eben passiert ist, jemand, der Firmen quasi dann zusammenbringt. Ja. Und er war ein ein Firmenkaufanwalt. Ja, man braucht ja alles für alles einen Anwalt in den USA. Und da hat er also seine Erfahrungen gemacht. Und ja, wie gesagt, ist schon sehr, sehr lange bei Google. Und tja, es hört sich alles, ja, sagen wir mal so an, als ob eben hier eine richtige Verschmelzung stattfinden wird, auch wenn das immer wieder bestritten wird von Google. Die, wie gesagt, die behaupten ja immer, dass es einfach so weiterläuft. Ja. Erwig Schmidt sieht übrigens Google wegen diesem Motorola-Kauf noch stärker zu Android stehend. Das heißt, die Verbindung noch stärker werden zu lassen. Und man kann das durchaus nachvollziehen. Immerhin hat jetzt Google viele Milliarden ausgegeben, um hier Motorola zu kaufen. Das war keine, selbst für Google, also kein Griff in die Portokasse, schon was richtig Großes. Ja. Und sie sind jetzt im Hardware-Geschäft. Das muss man mal vorstellen. Google ist jetzt ein Hardware-Anbieter. Ja. Damit ändert sich so ziemlich alles. Und natürlich auch die Einstellung ja, zu Android. Bisher war Android eines der wichtigsten Projekte. Jetzt ist es möglicherweise das wichtigste Projekt. Ja. Vielleicht gleich hinter Google Plus. Google Plus scheint ja hier sowieso das Wichtigste überhaupt momentan zu sein. Bei Google, das wird immer wieder erwähnt. Und der Ex-CEO und jetzt Präsident von Google sagt, Google war immer interessiert an Hardware. Und meine Aufgabe ist es, Motorola so erfolgreich wie möglich zu machen. Ja, und weiter innovative Hardware als Android-Lizenznehmer zu produzieren. Das heißt, hier wird auch ganz klar gesagt, Motorola wird in Zukunft nur Android machen. Boom. Ja, das, ich meine, da hat ja eigentlich keiner mehr Zweifel dran gehabt, oder? Habt ihr da dran gezweifelt? Also ich hatte da eigentlich nie Zweifel dran. Wir haben ja eigentlich schon vorher nur noch Android-Sachen gemacht. Ja, jedenfalls die erwähnenswerten, die also einen gewissen Erfolg vorzuweisen haben. Ja. Die anderen waren alle schon ja weg vom Fenster sozusagen. Ja, glaube, das kann man so sagen. Weg vom Fenster, die Telefone. Also die, wo kein Google mehr drauf hatten, das war also vorbei. Ja, da ging nichts mehr. Also, der Erwig Schmidt ebenfalls sehr, sehr fokussiert jetzt auf diese Android-Motorola-Geschichte. Und klar, wir haben es ja nicht an das erwartet. Und ich bin trotzdem noch gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, wie die Firmen jetzt langfristig reagieren. Also sie haben zwar jetzt gleich am Anfang ja gesagt, ja, ja, alles klar, wir haben kein Problem damit. Wir haben kein Problem damit, dass Google Motorola übernimmt. Also, schauen wir mal, wie das aussieht. Ja. Samsung hat da noch sein Bader. HTC hat ja schon mal einen Systemwechsel einfach so gemacht. Die sagen ja, ja Android, Windows, alles egal. Sense ist wichtig. Und dann können die auch eine ganz andere Plattform nehmen, Sense draufpacken. Und dann ist es in ihren Augen eben genauso gut. Ja, die scheinen da die Realität nicht ganz so wahrzunehmen, wie wir das tun bei HTC. Aber so geht es auch vielen anderen Firmen. Auch LG beispielsweise könnte sagen, okay, also jetzt hat Motorola hier eine Konkurrenz zu uns aufgebaut. Jetzt machen wir lieber unsere eigene Sachen, damit wir eben Android nicht noch weiter nach vorne bringen. Genauso gut kann es allerdings sein, dass die Firmen alle sehen, was für Potenzial jetzt gibt und sich anstrengen vielleicht, ja, hier mit den möglicherweise in Zukunft interessanteren Motorola-Geräten dann eben, sagen wir mal, zu konkurrieren. Ja. Und Samsung hat da sicherlich keine große Angst dafür. Und HTC kann sich auch noch relativ locker zurücklehnen. Aber so ab der Stufe HTC dann, die Firmen LG beispielsweise, Huawei in Europa noch, die müssen da ganz genau aufpassen und die könnten dann versuchen da auch zu profitieren davon und eben den Konkurrenzkampf aufzunehmen. Ja. Konkurrenz wird es jetzt sein, und es ist eine sehr verfahrene, komische Situation jetzt eingetreten, ja. Weil bisher war Google ja keine Konkurrenz zu den anderen Herstellern, jetzt ist es im Prinzip eine Konkurrenz und die werden das daran messen, wie jetzt Google Motorola führt, wirklich eigenständig, wirklich unabhängig, oder werden die eben dann durch die Hintertür doch dann, sagen wir mal, Motorola so weit steuern, dass sie nur noch auf dem Papier nicht dazu gehören, sozusagen. Gut, der Markus, weil wir eben schon von HTC gesprochen haben, der Markus scheint ganz begeistert von den neuen HTCs zu sein und er hat nämlich auch jetzt wieder ein HTC One XL getestet und da hat er für den Uncast heute ein Hands-on geschickt und das hören wir uns jetzt an. Hier ist Markus von smartphonefan.de. Ja, damit auch von mir hallihallo und herzlich willkommen im Uncast. Heute gibt's mal wieder einen Beitrag von mir. Ja, und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Ich hatte am vergangenen Dienstag das Vergnügen, auf einem gemeinsamen Presseevent von HTC und Vodafone teilzunehmen. Das Ganze im Europapark Rust in Südbaden. Und dort wurde das neue HTC One XL vorgestellt. Das ist im Prinzip die LTE-Version des HTC One X. Das HTC One X kennen wir ja bereits. Rio hat es ja vor geraumer Zeit, muss man sagen, ja im Uncast schon erwähnt, schon vorgestellt. Und ich hatte jetzt Gelegenheit, mir die XL-Version anzusehen. Also Unterschiede zwischen den beiden Geräten sind eigentlich ganz klar. Das HTC One X verfügt über einen Quad-Core-Prozessor, während das One XL nur einen Dual-Core-Prozessor hat. Das hängt damit zusammen, dass es Quad-Core für LTE momentan noch nicht gibt. Deswegen gibt es aktuell noch kein LTE-Smartphone, das über einen Quad-Core-Prozessor verfügt. Muss allerdings sagen, ich hatte das Gerät für 2 Tage hier und man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass das One XL langsam wäre. Ich sag mal so, irgendwelche Extremgamer oder Leute, die 10 Apps multitaskingmäßig im Hintergrund laufen haben, dann mag es möglicherweise Einschränkungen geben. Mir sind keine aufgefallen. Im Gegenteil, also ich finde, dass das HTC deutlich flüssiger läuft als zum Beispiel die aktuellen Android-Geräte von Samsung. Ausnahme mag das Galaxy S3 sein, da kann ich vielleicht, ich kann es noch nicht versprechen, nächste Woche im Uncast was zu sagen. Denn möglicherweise habe ich nächste Woche in Berlin die Gelegenheit, das Gerät mal zumindest kurzzeitig in Augenschein zu nehmen. Ja, und also im Vergleich zu meinem Galaxy Note, das jetzt wirklich super schnell im Vergleich zu früher läuft unter Ice Cream Sandwich, muss ich sagen, das One XL läuft trotz nur Dual Core doch sehr, sehr flüssig. Also muss ich wirklich sagen. Die Benutzeroberfläche, muss ich auch sagen, ich bin kein Freund von angepassten Benutzeroberflächen der Hersteller. Kann jetzt allerdings auch nicht die Ansicht vom Rio teilen, dass das ganz schrecklich ist. Also ich fand das Sense früher mal schlimmer. Das aktuelle Sense kommt mir fast so vor, so ein bisschen wie Launcher Pro. Man hat 7 Startbildschirme und so weiter. Und die ganzen Sense-spezifischen Apps, Features, Widgets etc. pp., die kann man ja theoretisch runterschmeißen, wenn man sie nicht haben will. Ich meine, ich installiere sowieso überall den Launcher Pro. Gut, ob das unter Ice Cream Sandwich noch so sinnvoll ist, ist die andere Frage. Auf dem Galaxy Nexus, das ich mal eine Zeit lang hatte, habe ich natürlich nicht gemacht. Da habe ich Stock Android draufgelassen. Aber auf dem Galaxy Note zum Beispiel möchte ich es dann wiederum nicht missen, den Launcher Pro. Auf dem HTC One XL würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Also, anderer Prozessor und LTE-Unterstützung eben zusätzlich, ähnlich wie das HTC Velocity 4G. Nicht ganz, denn das One XL beherrscht auch den LTE-Frequenzbereich um 1800 MHz, der ja in Deutschland von der Telekom verwendet wird. Und die HTC-Vertreter auf der Presseveranstaltung haben auch gesagt, dass das Gerät künftig nicht nur bei Vodafone, sondern auch bei O2 und bei der Telekom in den Handel kommen soll. Bei E-Plus offensichtlich nicht, das ist aber auch klar, weil E-Plus ja mit LTE vorläufig noch nichts macht. Insofern kann man sich das gut vorstellen, dass die momentan noch nichts machen in der Hinsicht und deswegen weiterhin nur das normale HTC One X anbieten, was ja, wenn man ohnehin kein LTE hat, auch den Vorteil hat eben des schnelleren Prozessors. Ansonsten muss ich sagen, während der Presseveranstaltung Speedtest über LTE über 50 Megabit pro Sekunde im Downstream, das war sehr ordentlich, an die 20 Megabit pro Sekunde im Upstream auch. Solche Werte habe ich dann später in freier Wildbahn sozusagen nicht mehr erreicht, aber immerhin so auf etwa, ja, knapp unter 40 Megabit pro Sekunde im Downstream bin ich also auch in Gelnhausen gekommen, unserer Kreisstadt hier im Main-Kinzig-Kreis. Und ja, das war schon recht ordentlich dafür, dass wir immerhin von einem Mobilfunknetz reden und nicht etwa von einem VDSL-Anschluss der Deutschen Telekom. Akkumäßig muss ich sagen, das HTC Velocity 4G verbraucht ja, vor allem wenn es wirklich über LTE genutzt wird, sehr, sehr viel Strom. Muss ich wirklich sagen, also da kann man bei zugucken, wie der Akku innerhalb weniger Stunden leer wird. Das ist beim One XL deutlich verbessert. Also auch wenn man wirklich intensiv LTE und dort Datendienste nutzt, muss ich sagen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, der Akku hält 2-3 Tage oder wie auch immer, weil ich das Gerät wirklich nur 2 Tage da hatte. Ja, also ich habe es Dienstagabend bekommen, musste es Donnerstagmittag zurückschicken. Und insofern kann ich jetzt nichts dazu sagen, wie die Akkukapazität im realen Betrieb ist, im Dauerbetrieb. Aber an sich, muss ich sagen, scheint mir das auf dem Niveau eines normalen GSM-UMTS-Smartphones mit Android zu sein. Und das wäre gegenüber der allerersten Generation von LTE-Smartphones natürlich schon ein wesentlicher Fortschritt. Ja, was komisch war, wenn man jetzt die Datendienste per Tethering auf dem Laptop genutzt hat, dann war komischerweise die Performance deutlich schlechter. Also ich habe keine 20 Megabit pro Sekunde im Downstream hinbekommen, im Tethering-Betrieb. Dafür waren die Ping-Zeiten komischerweise etwas besser. Normalerweise, also direkt am Handy, hatte ich da um die 60 Millisekunden und etwa 45, 47 Millisekunden waren es halt eben im Tethering-Modus. Das war auch recht interessant, muss ich sagen. Ansonsten für Telefonate schaltet das HTC One XL, wie wir es ja schon vom Velocity 4G kennen, automatisch auf GSM oder UMTS um. Das klappt auch recht gut. Allerdings habe ich da fast das Gefühl, dass das Velocity ein bisschen schneller umschaltet. Das ist zwar komisch und überhaupt nicht nachvollziehbar, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das doch so 1-2 Sekunden Verzögerung ausmacht, wenn das HTC One XL, sagen wir mal, wenn ein Anruf reinkommt oder auch wenn man abgehend telefoniert, bis dann wirklich der Rufaufbau erfolgt. Also diese Umbuchphase scheint mir noch ein bisschen länger zu dauern. Negativ ist mir aufgefallen, dass das Gerät hin und wieder die Datenverbindung verliert. Ja, also plötzlich, man hat nach wie vor, ich sag mal, vollen Mobilfunkempfang, kein Datenträger. Wenn man so ein bisschen durch die Gegend fährt, geht's dann meistens wieder, möglicherweise beim Zellenwechsel. Teilweise musste ich aber auch den Flugzeugmodus ein- und wieder ausschalten, damit es wieder ging. Das kann natürlich sein, die Leute auf der Pressekonferenz haben auch gesagt, das ist noch nicht die finale Firmware. Das ist nach wie vor eine Laborfirmware, obwohl das Gerät Anfang Juni und somit ja bereits, ja, ich schätze mal nächste Woche, spätestens übernächste Woche im Markt sein soll, war das noch nicht die finale Firmware, mit der das HTC One XL auch ausgeliefert wird. Das war so ein kleiner Negativpunkt. Ansonsten sehr gute Verarbeitung, das kennen wir vom One X bereits. Sehr gute Klangqualität, sogar den normalen Lautsprecher, den eingebauten am Handy, hat HTC gegenüber früheren Smartphone-Generationen deutlich nachgebessert. Ja, und das Killer-Feature ist eben LTE. Und LTE ist in immer mehr Regionen mittlerweile verfügbar. Also gerade im Vodafone, jetzt muss ich sagen, die bauen brutal momentan aus, auch in Gegenden, wo UMTS nicht oder nur schlecht funktioniert, und das ist schon eine feine Sache. Ja, vor allen Dingen, ich habe die letzten Wochen auch ein bisschen Netztests gemacht, zu O2 bin ich noch nicht gekommen, die Telekom hat sich im UMTS-Netz eigentlich immer recht gut geschlagen, also mein Telekom-Vertrag kann bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde im Downstream, so 6,9 bis 7,1 habe ich meistens auch geschafft bei Tests. Bei Vodafone, ich will nicht sagen, war es schlecht, aber es war doch deutlich wechselhafter. Ich hatte auch oft nur so 3 oder 4, vielleicht mal 5 Megabit pro Sekunde, selten wirklich Anschlag bis auf knapp 7 oder sogar darüber. Und das, ja, ich will nicht sagen, ist schlecht, weil mobil, sind wir ganz ehrlich, reichen 3 Megabit pro Sekunde eigentlich auch aus, aber nicht ganz so gut. E+, katastrophal, also ich habe nicht mal 1 Megabit pro Sekunde im Downstream gehabt, im Rhein-Main-Gebiet. Und das ist schon sehr schwach. Und da ist natürlich eine feine Sache, wenn man auf LTE möglicherweise ausweichen kann, wenn wirklich UMTS mal schwächelt, zum Beispiel auf Messen, auf Ausstellungen in Innenstadtbereichen, wo eben viele Leute online gehen, weil das ist ja der Grund, warum bei Vodafone teilweise die Performance ein bisschen schwächelt, dass eben mittlerweile so viele Leute im Netz sind, dass es eben Probleme gibt, rein aus Kapazitätsgründen. Insofern ist LTE wirklich eine feine Technik und wie gesagt auch das Problem Akkukapazität ist beim HTC One XL nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war. Eine Sache noch, Preis. Ja, das HTC One XL wird im freien Handel bei unabhängigen Händlern 659 Euro kosten. Wobei man ja, wir kennen das von Android-Smartphones, man kann natürlich davon ausgehen, dass im Laufe der Zeit die Preise natürlich auch noch nach unten gehen werden. Also ich denke schon, dass man das Gerät längerfristig auch für etwa 500 Euro bekommen wird. Vodafone verlangt vertragsfrei 699 Euro. Ansonsten ist das Gerät auch mit den beiden bekannten für LTE freigegebenen Verträgen bei Vodafone zu bekommen, mit der Superflat Internet Plus für 199,90 € und mit der Superflat Internet Allnet für 149,90 €. Bei O2, denke ich mal, wird das Gerät ab Juli verfügbar sein, einfach deswegen, weil O2 im Juli mit der LTE-Vermarktung für die mobile Nutzung startet und die Telekom hat ja ebenfalls gesagt, im Sommer mit LTE auf dem Smartphone loslegen zu wollen, das heißt möglicherweise spätestens zur internationalen Funkausstellung Ende August könnte dann auch bei der Telekom HTC One XL zur Verfügung stehen. Ja, momentan muss man natürlich auch eines sagen, wer sich ein LTE-Smartphone zulegt und das nicht mit Vodafone nutzt, der könnte Probleme bekommen, denn es ist nach wie vor so, dass nur Vodafone das Feature integriert hat, das eben automatisch bei einem eingehenden Anruf zum Beispiel von LTE auf UMTS oder GSM umgeschaltet wird. Das funktioniert bei O2, bei der Telekom, auch bei E+, bei E+ mangels LTE, momentan noch nicht. Das heißt, das muss ich wissen. Wenn ich als O2-Kunde wirklich eine LTE-fähige SIM-Karte habe zum Beispiel oder auch als Telekom-Kunde, bei der Telekom sind ja sämtliche Vertragskarten für LTE freigeschaltet, auch die Vertragskarten von Providern und Discountern. Wenn ich mich bei LTE einbuche und sei es nur durch die automatische Netzstandardwahl, GSM, UMTS, LTE, dann bin ich nicht mehr telefonisch erreichbar. Bei Vodafone funktioniert's. Natürlich wird's bei Telekom und O2 auch funktionieren, sobald die beiden Netzbetreiber auch offiziell LTE-Smartphones anbieten. Das ist ja keine Frage. Aber momentan geht das noch nicht. Das muss man wissen und gegebenenfalls damit leben oder mit der Anschaffung von LTE-Hardware noch abwarten, bis der eigene Netzbetreiber dann auch offiziell mit der Vermarktung startet. Das war's dann von heute von mir. Ich wünsche euch was und gehe wieder zurück zum Rio. Gut, vielen Dank, Markus. Sehr, sehr interessant. Das HTC One XL, also quasi mit einem schwächeren Prozessor, dafür mit LTE. Interessante Vorgehensweise, geht aber, glaube ich, auch nicht anders. Und wir können auch da mal schauen, wie das HTC One XL ankommt. Das ist jetzt sozusagen ein Kampf, ja, UMTS gegen LTE. Wobei die LTE-Version, finde ich, ein bisschen im Nachteil ist wegen dem schwächeren Prozessor. Und gucken wir mal, wie der Verbraucher da jetzt losschlägt. Oder ist es noch zu früh für so einen Vergleich? Vielleicht ist es auch noch ein bisschen unfair, weil ja auch die Netzabdeckung bzw. die Angebote, wie der Markus auch gesagt hat, von LTE noch nicht so 100% perfekt sind. Und das ist dann eben vielleicht ein unfairer Vergleich. Trotzdem bin ich gespannt. Damit zu den News, ja. Ha, ganz kurz, das hat mal wieder gut getan, ja. Der Seele richtig gut getan. Diese Newsmeldung, 59% Marktanteil gehört jetzt Android. Ich höre oder ich lese immer, Android zusammen mit iOS als Marktführer. Ich weiß zwar nicht, wie diese Firmen oder wie diese Newsredaktionen das immer wieder hinkriegen, das so hinzubiegen. Also der klare Marktführer ist Android. Das sieht man nämlich, wenn man die Zahlen sieht. 59% ist Android, 23% iOS und der Rest sind die anderen. Ja? Und da ist dann eben eine riesen Lücke. Ja? 59%, 23%, wow. Was ein Vorsprung. Das ist ja nicht zu fassen. Und ich bin immer wieder verblüfft, wenn ich solche Zahlen lese. Weil selbst ich als sehr großer Android-Optimist hätte mir das so nicht träumen lassen in so kurzer Zeit. Wahnsinn. Ich habe mich eigentlich auf einen langen, harten Kampf eingestellt, aber eigentlich, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben, der Krieg ist jetzt vorbei. Der Krieg Android-Apple ist vorbei. Wir können jetzt die Waffen wieder einpacken, ja, ab in den Tresor damit und abrüsten. Der Krieg ist vorbei. Android hat gewonnen. Ende. Also ich sehe da keine große Ding mehr. Diese Patentkriege, ja, und Copyright-Schlachten, die da jetzt stattfinden, das sind meiner Meinung nach sind das Rückzugsgefechte auch von Apple und alles andere. Also bei dieser extremen Marktmacht, es ist schon fast schon erschreckend und ich hoffe, dass, wie gesagt, auch Windows Phone 8 vielleicht so ein bisschen noch ein frischer Wind reinbringt, ja. Vielleicht sowohl von iOS als auch von Android noch ein paar Prozent abzieht, dass wir noch so ein Dritter im Boot haben, ja. Und dann gibt es auch vielleicht ein heftigerer Konkurrenzkampf. Vielleicht mischt ja Microsoft noch mal ein bisschen was auf. Da. Ich bin Optimist, ja. Große Sache, Google gewinnt den Prozess gegen Oracle. Jawohl, genau so kann man das sagen. Marktware hat einen sehr schönen Artikel geschrieben. Es war das im Prinzip der wichtigste Teil von diesem Gerichtsverfahren, das übrigens schon 1,5 Jahre jetzt geht. Und es hat es wurde jetzt klipp und klar, nicht wie letztens bei dieser Copyright-Geschichte, wo sich die Jury nicht einigen konnte. Also da ist auch noch nichts geklärt, genau. Ja, es geht auch um 9 Codezeilen, aber das war jetzt nicht Bestandteil von diesem Teil des Verfahrens. Hier war ganz klar die Aussage, Google verletzt keinerlei Patente von Oracle. Und Android entsprechend dann auch nicht. Das ist ein herber Schlag gegen Oracle und damit werden sich die Schadensersatzforderungen auf ein Minimum reduzieren, falls Richter Alsop eben noch feststellt, dass diese Nutzung von den Codezeilen eben keine Fair Use Geschichte war, wie Google behauptet, sondern tatsächlich eine Copyright-Verletzung, dann wären die Schadensersatzforderungen im Vergleich zu dem Streitwert so gering sein, dass wahrscheinlich die Gerichtskosten teurer für Oracle sein werden, als das, was sie an Schadensersatz bekommen werden. Und das kann man sagen, das ist ein Sieg auf ganzer Linie für Android. Das letztendliche Urteil, beziehungsweise das letztendliche, kann man sagen, Urteil, wird ja noch gefällt von Alsop. Hier diese Urteile sind quasi so Teilurteile, ja. Und ja, das ist ziemlich kompliziert in den USA. Und dann, da ist jetzt eben schon abzusehen, also man weiß, die Experten wissen gar nicht, was Oracle überhaupt jetzt noch gewinnen sollte. Es ist vorbei, auch das ist sozusagen entschieden. Oracle wurde vorgeführt. Alle denken jetzt, dass es eines sogenannten so ein Appeal gibt, ja, also so ein, dass die das Urteil anfechten werden, Oracle. Da gibt's aber auch große Einschränkungen. So einfach geht das natürlich nicht. Da muss schon was passieren, weil man, wie gesagt, man muss bedenken, dass dieser Prozess schon ziemlich lange dauert. Schauen wir mal. Auch da, wie es weitergeht, das sage ich gerne. Schauen wir mal. Aber es ist doch immer wieder interessant. leider ist es eben oft so, dass man nicht zu einem endgültigen Ende kommen kann. Endgültig kann man nur sagen, dass dieses Verfahren von Google eindeutig gewonnen wurde. Ja, eindeutig. Und jetzt muss man dann schauen, wie eben das weitergeht, ob Oracle dagegen Einspruch eben einlegt oder nicht. So vom Gefühl her, ich glaube, das werden auch mehr oder minder die Anwälte da raten. Mehr oder minder ist es so, dass es schlecht wäre, wenn Oracle das machen würde, weil es besteht da kaum Chance, dass ein anderer Richter ein anderes Urteil fällen wird. Der einzige Grund, warum das gemacht werden könnte, ist, dass Oracle gegenüber den Anlegern eben sich schützen kann, weil es ist gar nicht so einfach, wenn Oracle jetzt klein beigibt, dann könnten da sogar Schadensersatzforderungen gegen Oracle entstehen. Und auch ein sehr hoher Verlust, das wird sehr viel Aktienkurs unter Umständen kosten, wenn Oracle jetzt einfach sagt, okay, wir akzeptieren das Urteil. Wenn die allerdings bis zum Ende durchkämpfen, bis es nicht mehr weitergeht, auch wenn sie alles verlieren, ja, an Verfahren, dann könnten die sagen, okay, hier, wir haben für unsere Anleger getan, was wir konnten und mehr geht nicht. Und dann können sie es zumindest mal so rausreden, dann muss der Vorstand nicht den Hut nehmen. Also hier ist auch noch Potenzial drin für weitere Wochen. aber es sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Und ich kann nur euch empfehlen, lest mal den Artikel von Marktware durch. Ich habe den natürlich verlinkt in den Begleitlinks dafür. Und da steht auch so noch ein bisschen was drin über diesen sogenannten FAT, der gestreut wird gegen Android von bestimmten Patentblocks. Ja, könnt ihr auch mal durchschauen. So, was haben wir noch? Samsung zeigt ein neues Galaxy Note 10.1. Naja, so neu ist es nicht. Ich habe es schon mal vor Monaten angesprochen. Da wurde das schon geplant. Das ist sowas wie ein Galaxy Tab in einem anderen Design mit Stylus. Ja, anscheinend hat diese Bezeichnung Note nicht nur was mit dem Handy zu tun, sondern eher mit einem Tablet und Stylus. Und da gibt's jetzt eben, oder wurde jetzt eben gezeigt, das Galaxy Tab 10.1. Ist hier in einem weißen Design, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der Stylus, ja, man kann sagen, er ist zurück, Leute, er ist zurück. Auch eine große andere Firma, ja, will sich offenbar gerüchteweise Patente jetzt sichern lassen für einen neuen optischen Stylus-Pen. Und damit kann man sagen, hat Samsung, das war definitiv Samsung, mit dem Note, dem Stylus, neues Leben eingehaucht. Die haben gezeigt, wo und wie die Verwendung eines Stylus durchaus sinnvoll ist und gezeigt, dass das friedliche Zusammenleben von einem Touchscreen, kapazitiven Touchscreen und einem Pen und einem Stylus eben durchaus machbar ist. Also man wird quasi nicht gezwungen, den Stylus zu benutzen, aber bei manchen Sachen ist es eben viel, viel besser, viel, viel genauer und somit lässt man dem Benutzer die Wahl, nö, ich mag keinen Stylus, ich möchte einfach nur mit dem Finger rumquetschen, das geht, null Problemo. Oder ich möchte ganz exakt pixelgenau malen zum Beispiel und dann geht das eben auch mit dem Stylus. Sehr schön, warum nicht? Was mich hier ein bisschen irritiert, ist eben die Serien, die Produktserien. Also bei Samsung blickt man ehrlich nicht mehr durch. Also was es da für verschiedene Modelle gibt. Also, das ist unglaublich. Ich glaube, die haben ja selbst einen Überblick verloren. Es gibt ein Galaxy Tab 10, ein Galaxy Tab 8, 9, ein Galaxy Tab 7, ein Galaxy Tab 7, 2. Es gibt jetzt ein Galaxy Tab oder ein Galaxy Note 10.1, Galaxy Note mit 5 Zoll. Um Himmel, das ist doch Wahnsinn. Also ich glaube, Samsung muss dringend die Produktpalette straffen, aber anscheinend ist die Philosophie, so viel verschiedene Modelle wie möglich raushauen und dann ist für jeden etwas dabei. Ist ganz gut, warum nicht? Aber so viele Modelle kriege ich Angst. Wie kriegen die das unter Kontrolle? Vielleicht dauert es ja auch deswegen immer so lange mit den Updates, weil die einfach zu viele Geräte haben. Nein, nein, nein. Also wenn das so weitergeht, dann gibt's, was weiß ich, ach, gibt's bestimmt schon 30 verschiedene Samsung-Geräte. Also es ist schon ziemlich. Ja, hier, ich habe das Galaxy 10.1. Ja, welches? Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 10.1 oder Galaxy Tab 2 10.1. Ah! Stimmt, das gibt's ja auch noch. Himmel, das gibt's ja mal. Mensch, Mensch, Mensch. Also da wird's mir immer Angst und Bange, wie können die da den Überblick behalten, aber okay. Hat vielleicht auch seine Vorteile. Die Kabelanbieter in den USA machen was Interessantes. Die kriegen auch langsam kalte Füße mit den ganzen Umwälzungen, die es da gibt. Ja, Internet, Interaktivität und. Und deswegen haben die was Interessantes beschlossen. 50.000 Wi-Fi-Hotspots wollen die Kabelanbieter in den USA jetzt zusammen anbieten. Warum ist das interessant? Sagen wir mal, wegen dem Google TV sind ja die Kabelanbieter jetzt schon in großer Aufruhr, weil, auch das hat mit der Motorola-Akquisition zu tun, weil jetzt mit Motorola eben auch ein Anbieter mit im Boot sitzt, der auf Set-Top-Boxen sehr, sehr großen Einfluss hat, beziehungsweise eben sehr viele von diesen Set-Top-Boxen anbietet. In den USA geht fast nichts ohne irgendwas von Motorola am TV. Ja. Und deswegen kriegen die da jetzt kalte Füße, auch wenn es noch absolut nicht gesagt ist, dass Google hier in der Richtung irgendwas macht. Jedenfalls wurde nie überhaupt irgendetwas gesagt darüber. Und man weiß auch nicht, wie viele von den Set-Top-Box-betreffenden Geschäftsteile denn jetzt auch tatsächlich mit Motorola Mobility übergegangen sind. Dennoch scheint es hier eine Reaktion zu geben. Man will sich hier auch ein Stück weit unabhängig machen. Schließlich könnten dann diese Cable-TV-Anbieter auch mit diesen Wi-Fi-Hotspots eventuell ihre Boxen, ihre eigenen Boxen, dann ins Internet bringen. Vielleicht ist es aber auch eine Zusammenarbeit, aber ich weiß nicht. Google wird ja momentan von vielen gegängelt bei Google TV, deswegen ist das auch in den USA ziemlich untergegangen. Die Filmgesellschaften, die Filmfirmen verweigern der Google TV Box den Zugang. Die Cable Companies würden die am liebsten komplett abschaffen. Und deswegen gibt's halt sehr viele kritische Momente. Aber Google TV soll ja immer mehr TV-Geräten eingebaut werden und somit kommen vielleicht hier eben die Kabelanbieter mit ins Spiel. Ist das was? Ist das eine mögliche Erklärung? Ansonsten finde ich eben keine, warum zum Beispiel Time Warner Cables, Bright House Networks, Cablevision, Cox Communication sich zusammenschließen, um sowas zu machen, bleibt es eigentlich nur noch eine Reaktion auf die letzten Ereignisse. Keine Reaktion auf die letzten Ereignisse war laut Samsung das Design des Galaxy S3. Nämlich, so Samsung, die Designs werden bereits 5 Jahre vor Erscheinen geplant. Wenn das also der Wahrheit entsprechen würde, dann sollte man sich mal überlegen, wer das iPhone-Design vielleicht entworfen hat. Habe ich das jetzt gesagt? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nein, in der Tat waren eben diese Geräte von den Designs her schon sehr, sehr lange in der Mache. Mag sein, dass es eben Zufall ist, aber hier das Samsung Galaxy S3 jedenfalls soll davon definitiv von irgendwelchen Gerichtsverhandlungen, die Apple gegen Samsung führt, absolut nicht beeinflusst worden sein, da eben 5 Jahre voraus schon geplant wird. Das hat der Vizepräsident von Samsung, Chang Dong-hoon, gesagt. Ja, und tja. Ist auch plausibel. Ich weiß zwar nicht, ob 5 Jahre, das ist sehr, sehr lange. Aber es ist dem Grund plausibel, dass man es nicht so schnell machen kann, weil auf jeden Fall sind einige Jahre dafür erforderlich, 1, 2, 3 Jahre bestimmt. Man kann bei so einer großen Firma wie Samsung nicht einfach sagen, so zack, jetzt machen wir ein neues Design, morgen kommt's raus. Das geht so nicht. Ja, das muss also richtig massiv geplant werden. Bei Samsung, da steht eine riesen Maschinerie dahinter. Und wie immer bei so großen Firmen, da kann man nicht so ein Design von heute auf morgen das Knie brechen. Da muss so viel berücksichtigt werden. Und die Schalen quasi, das Gehäuse etc., jedes Teil dafür muss designt werden im Prinzip. Und auch die entsprechende Menge muss vorhanden sein. Die Fertigungsstraßen müssen teilweise umgebaut werden, damit neue Designs in einer größeren Stückzahl hergestellt werden können und so weiter und so weiter. Und klar, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Wie gesagt, ob das jetzt 5 Jahre dauert, kann ich nicht sagen. Aber definitiv kann das nicht mit den letzten Gerichtsverhandlungen in 1, 2 Jahren zu tun haben, die Apple jetzt mit Samsung da führt. Das hat man auch ganz klar gesehen, bei dem Samsung Galaxy Tab 10.1n, diese Änderung, die da gemacht wurde, wegen dem Patentproblem in Deutschland, hat ziemlich lange gedauert. Ja, und es war eigentlich sehr geringfügig. Man hat die Lautsprecher woanders hingesetzt und ein klein wenig größerer Rand gemacht. Ja, und das war eigentlich nur eine minimale Designänderung und selbst das hat ziemlich lange gedauert. Und das kann man auch als Hinweis dafür nehmen. Immerhin ist es möglich, solche Designänderungen zu machen. Wo die Wahrheit liegt, werden wir wahrscheinlich nie ganz erfahren, aber egal was der Grund war, das Design von Galaxy S3 ist so genial gelungen, meiner Meinung nach. Also falls da wirklich Apple schuld war, dass hier nochmal das Design überarbeitet wurde, dann vielen Dank, Apple. Ihr habt Samsung dazu gebracht, endlich schönere Handys zu produzieren, als ihr sie habt. Wunderbar. Die neue Google Plus App gibt's jetzt auch für Android. Was ich davon halte, das sage ich erst in dem Community-Teil. Auf jeden Fall ist die App jetzt erhältlich im Update und es gab Probleme. Ah, ihr wisst ja, ne? Nach dem Update ist vor dem Update. Ja, und das hat man vor allem wieder bei der Google Plus App gemerkt. Denn bei einigen Leuten, unter anderem bei mir, natürlich ist ja klar, gab es nämlich eine herbe Überraschung. Das Handy angeschaltet, wohlgemerkt, die Dauer etwa 10 bis 12 Stunden normal benutzt und dann schaue ich mal auf den Akku und dann hat Google Plus einen Akkuverbrauch von 52% bei mir. Da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil ich brauche natürlich die Google Plus App im Hintergrund für Auto Instant Upload. Das gab nie ein Problem, also das war immer unter 2% der Batterieverbrauch, den Akkuverbrauch. Und jetzt auf einmal 52%. Das ist viel zu heftig. 12 Stunden hielt es übrigens auch nur deswegen, weil ich ja einen stärkeren Akku drin habe. Ich habe also fast doppelte Kapazität wie das normale Nexus S. Beim normalen Akku wäre das Teil schon nach 4, 5 Stunden etwa leer gewesen. Maximal 6 Stunden. Und das heißt viel zu schnell bei der normalen Benutzung, die ich eben an den Tag lege. Boah, was soll man da sagen, ich war entsetzt, aber zum Glück kam nächsten Tag schon ein Update raus. Und jetzt ist es wieder etwas moderater geworden. Ich gucke jetzt gerade mal jetzt hier live, was mir da der Batterieverbrauch sagt. Bei Google Plus, ich habe es heute mal kurz gestartet, benutzt und also wirklich nur kurz. Und 3%, das ist noch im Bereich des Normalen. So ist es in Ordnung, das kann man sich gefallen lassen. Und es wurde auch, mein Nexus S wurde auch tatsächlich warm, nachdem ich Google Plus gestartet habe, beendet habe normal. Und dann habe ich das eine Stunde später in die Hand genommen, habe gemerkt, boah, das ist ja ganz warm, was ist denn da los? Ja, und es war dann klar, was da Sache war. Ein Task wurde mir allerdings nicht angezeigt, ein laufender. Zumindest nicht einer, den ich beenden kann, ohne dass das Instant Upload auch eben beendet wird. Sehr schade. Aber wie gesagt, das Problem scheint jetzt zumindest bei mir behoben zu sein. Da gab es Unterschiede. Nicht jeder hat das Problem gehabt mit diesem Akkuverbrauch. Ich hoffe, dass das jetzt auch für die anderen, die damit Schwierigkeiten hatten, behoben ist. Ja. Wie gesagt, zum Design und so sage ich jetzt dann auch in der Community, in dem Community-Teil etwas. Eine traurige Nachricht habe ich allerdings auch noch für alle Sony Xperia Play-Benutzer. Boah, ich habe Sony gerade letzte Woche noch gelobt, dass sie ja die Updates relativ zügig bringen. Ja, im Vergleich dazu, also da gibt es schlimmere, schneller geht es eigentlich nur noch bei den Originalgeräten und vielleicht noch bei einigen HTC-Geräten. Aber jetzt hat Google offiziell hat Sony offiziell bestätigt, dass Sony Xperia Play bekommt kein Android 4.0. Angeblich würden Probleme und Schwierigkeiten mit der Spiele-Steuerungsanpassung da möglich sein, also mit den Gaming-Features, ja, die beim Xperia Play eben vorhanden sind. Da soll es Schwierigkeiten geben und deswegen wird kein 404 beziehungsweise kein Ice Cream Sandwich für dieses Gerät geben. Sehr, sehr, sehr schlimm, finde ich. Xperia Arc, Xperia Neo, Neo V, Mini, Mini Pro und Xperia Pro und Xperia Active, die haben diese Updates teilweise schon und werden auch noch weitere kommen. Aber eben das Play nicht. Jetzt hoffe ich nur, dass sich nicht so viele Leute das Play gekauft haben, weil das war tatsächlich mal auf der Upgrade-Liste gestanden und ich hätte es auch fast mal jemand empfohlen, weil da eben gestanden hat, ja, wird upgedatet auf Android 4.0 und jetzt ist es eben weg, dieser Eintrag, und es kommt kein 4.0er Update. Da werden einige wahrscheinlich jetzt ziemlich sauer sein. Was im Einzelnen da der Grund ist, werden wir vielleicht noch erfahren. Bestimmt werden die Jungs vom XDA Developer Forum da das Ganze nochmal auseinandernehmen und schauen, was da Sache ist. Vielleicht gibt es ein inoffizielles ROM dann für das Sony Xperia Play. Tja, aber mehr kann man da nicht mehr verlangen. Was auch noch offiziell jetzt möglich ist, habe ich heute erst gelesen, heute am Montag. Das ist tatsächlich ein Abonnementsystem wurde jetzt aktiviert, zumindest für die Leute in den USA. Ob das bei uns geht, weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das auszuprobieren. So schnell werde ich das auch nicht ausprobieren. Sorry, Leute. und zwar kann man jetzt eben aus der Applikation heraus, beziehungsweise auch im Market, Sachen abonnieren. Ja? Und das ist erstmal für die Entwickler ist das erstmal gut. Hört sich super gut an. Aber für die Benutzer, da sehe ich schon wieder eine Gefahr. Leute, passt auf, in Zukunft, wo ihr draufklickt, schon habt ihr ein monatliches Abonnement, was weiß ich, für 5 oder 10 Euro im Monat, das immer wieder abgebucht wird. Ja, denn das ist das, was eben mit Abonnement tatsächlich gemeint ist. Beispielsweise wäre es damit möglich, komfortabel ich glaube, die Games, PC Games macht das, oder? Also es gibt eine Gaming-Zeitschrift für Android und oder GameStar, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine Gaming-Zeitschrift für Android. Und da muss man eben quasi das auf der Webseite abonnieren und dann eben umständlich da das reinmachen, da, so damit man eben die monatlichen Ausgaben jeweils bekommt, angucken kann auf dem Handy oder auf dem Tablet. Und sowas wäre dann eben jetzt ziemlich automatisch möglich. Man geht also in die App rein und sagt, okay, ja, ich möchte die Zeitschrift abonnieren, zack. Und dann kommt die Zeitschrift eben regelmäßig aufs Handy, aber man kriegt auch regelmäßig Geld abgebucht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es dann sicherlich auch Anbieter geben wird, und das habe ich auch schon in einem Screenshot gesehen, die eben weitaus unwichtigere Sachen im Abonnement anbieten und vielleicht das auch nicht ganz so deutlich machen. Beispielsweise gibt es schon die ersten Spiele, wo eben ein Abonnement für bestimmte Funktionen im Spiel gemacht werden kann. Das zahlt man dann jeden Monat. Ja. Und wenn ihr jetzt den Kopf schüttelt und sagt, ja, wer macht denn das? Ja, genau, wer macht das? Es wird bestimmt einige Leute geben. Insgesamt, wie gesagt, für die Anbieter ist es ja gut. Aber man kommt da aus Versehen drauf, dann hat man sowas wie ein Blabla-Spar-Abo jetzt für Klingeltöne und zack, und dann kriegt man jeden Monat 10 Euro abgebucht und freut sich dann, dass man sich verklickt hat. Schade. Ja, schade für die Benutzer, die jetzt noch stärker aufpassen müssen. Sehr gut für Inhalte, die seriös sind und eben jetzt komfortabel aufgerufen werden können, wie eben zum Beispiel Zeitschrift-Abonnements oder mir fällt jetzt einfach nichts weiter ein dazu, aber es gibt sicherlich noch andere Modelle, bei denen ein Abonnement wichtig und richtig ist. Ne? Und zu guter Letzt bei den News für den Pac-Man-Geburtstag. Der war am 22. Mai. Schaut euch mal im Market ein Spiel an, nennt sich Pac-War. Das ist so mit diesen Pac-Man-Charakteren, ja, den schönen Geistern und dem Pac-Man, aber ein Spiel so in dem Stil von Quicks. Ja, das sagt euch vielleicht noch was. Wo man also bestimmte Bereiche von dem Spielfeld abtrennen muss. Und damit werden die dann ausgefüllt und dann kann man einen Bereich nach dem anderen machen, bis eine gewisse Anzahl von Prozent erreicht ist, die das Spielfeld abdeckt, und dann geht's weiter in den nächsten Level. Und das macht, so simpel wie das ist, macht auch riesig Spaß. Ja, ist zwar nicht jetzt bei mir die App der Woche geworden, aber es macht trotzdem Spaß, und so als kleine als kleinen Schmankerl für den Pac-Man-Geburtstag vielleicht genau das Richtige. Link findet ihr dann im Begleittext auf dem Play Market oder Play Store. Gibt es dann Play Market? Im Play Store gibt es dann eben dieses Pac-War. So, jetzt kommen wir zu dem Community-Teil. Und zwar hat da der Philbo hat geschrieben oder gefragt, ich nutze Google Music und würde gerne wissen, wo ich nachsehen kann, wie viele Geräte ich schon verbunden habe, beziehungsweise wo ich diese entfernen kann. Und zwar geht das eigentlich relativ einfach. Man muss nur das Google Music aufrufen. Ja, ich mache das jetzt mal im Hintergrund. Dann sieht man ja oben dieses Zahnrädchen für die Einstellung. Dort geht man auf Music Settings. Und dort sieht man gleich als erste Seite eben die Geräte, die eingetragen sind. Und zwar alle, auch die Computer, die Android-Geräte und so weiter. Und hinten ist ein Button dann Deauthorize. Und den kann man dann eben abmelden. Wie gesagt, 4 Geräte pro Jahr kann man abmelden. Und 10 Geräte kann man maximal anmelden. Ja, also, das sind die Einschränkungen. Dann der Arvid Bauer sagt, Moin Rio, was sagst du zu dem neuen Design der Google Plus App? Und der Peter Winiger sagt auch da drauf, warum, ich lese mal auch seine Meinung da drüber vor, und zwar auf der einen Seite finde ich die Stream-Darstellung gut, besonders das Scrolling, aber die Kommentar, Darstellung ist durchwachsen, dieser graue Hintergrund ist besonders in der Sonne schlecht lesbar. An die Änderungen im Menü gewöhnt man sich eigentlich recht flott, auch wenn ich Anfang häufig über zurück ein paar paar Mal ungewollt wieder beim Homescreen gelandet bin. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Trotzdem würde mich auch deine Meinung interessieren. Selbst in Google Plus sind viele Beiträge gepostet worden, in denen Nutzer auf das alte Design zurückwechseln. PS, deine Vorhersage für die Facebook-Aktie ist nahe an der Realität gewesen, nur eine kleine Abweichung. Die Aktionäre brauchen offenbar keine 2 Jahre, um die fehlenden Performance von Facebook zu erkennen. Ja, das hat mich, sag ich mal, verwundert mich jetzt nicht. Das wird am Anfang, war es ja auch klar, dass die Facebook-Aktie ein bisschen fällt. Die wird sich bestimmt nochmal stabilisieren und dann wird es eben noch eine Zeit lang dauern, bis sie weg ist. Aber doch, der Verlust war so groß, da haben einige ziemlich schlechten Tag gehabt oder haben noch weiterhin ziemlich schlechte Tage, weil da ist Geld verloren gegangen, viel Geld verloren gegangen. Gut, aber jetzt zu dem Thema Google Plus App, finde ich super. Also ich mag ja Änderungen generell schon, ja, wenn die vernünftig sind, und ein großes Manko war halt, dass viele nicht so technikversierte Nutzer gesagt haben, die App sieht aus wie eine Text-App für Nerds. Ja, also ein Design hat wirklich gefehlt. Ja, sag ich mal, für uns, die wir technisch eben das alles so mögen und nach Effektivität strotzen, ja, oder sehnen, und wie eben hier, wie wir das eben alles handhaben wollen, da ist die alte Google Plus App ja ganz gut gewesen. Aber wenn man mal überlegt, für Leute, die eben auf optische Schmankerl Wert legen, ein schönes Design haben wollen, von der Optik her auch eben tolle Darstellung haben wollen, dann ist die neue Google Plus App eine Offenbarung. Ja. Diese Idee, ein Bild, falls vorhanden, in den Hintergrund zu legen, darauf dann Text zu machen, das wertet die Nachricht dermaßen auf. Ja. Das sieht richtig elegant auf. Das sieht fast aus wie News-Magazinen hier, was man da dann sieht. Nur, dass die einzelnen News eben Nachrichten sind von Leuten. Und das ist ja richtig, richtig toll. Ich bin richtig begeistert davon, von der neuen Google Plus App. Was eben nicht so toll war, war das Problem mit dem Akku. Das hat sich jetzt erledigt. Was natürlich sich geändert hat, ist die Effektivität. Es braucht mehr Traffic jetzt, noch mehr Traffic übrigens. Der Trafficverbrauch von Google Plus, auch schon von der alten App, war recht heftig. Der Speicherplatzverbrauch ebenfalls, ziemlich arg sogar. Diese neue Google Plus App, braucht natürlich da noch mehr Ressourcen, was die Übertragung betrifft. Ja. Also die Übertragungsmenge an Daten, die ist natürlich höher geworden, weil jetzt hochauflösende Bilder quasi zu jeder News, zu jedem Eintrag eben geladen werden. Und das macht sich dann eben auf jeden Fall bemerkbar im Traffic. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, die Entwicklung geht halt auch weiter, und ich meine, der Trafficverbrauch ist schon, ist halt da. Das geht halt auch nicht anders. Ja. Aber jetzt nur zu dem Platz, was eben gebraucht wird. Also zum Glück kann man ja Google Plus auf die USB-Karte installieren. Dort verbraucht diese App momentan, halt euch fest, 1,12 Gigabyte. Ihr habt richtig gehört, nicht Megabyte, Gigabyte. Und ich kann nur sagen, Google muss aufpassen, dass sie hier nicht den Überblick verlieren, weil eine Google Plus App ist ja schon gut, wichtig, ja. Aber ob die jetzt wirklich so extrem wichtig ist, dass man dafür einen guten Teil von seinem Speicher hergibt, das ist schon wirklich grenzwertig. Ja. Es gibt mittlerweile viele Handymodelle, die nur 16 GB Speicher eingebaut haben, aber keine SD-Karte haben. Ja. Hier auch bei meinem Nexus S, ja, hat ja keine SD-Karte. Und damit muss man schon ein gewaltiger Prozentsatz hergeben für die Google Plus App. Und da muss dringend eine Optimierung erfolgen. Also optisch super toll, technisch gesehen muss Google da mit an der Google Plus App noch ganz schön was rumfeilen, effektive Speicherverwaltung, Cache-Probleme lösen, ja, weil, also das geht nicht, ja. 1,12 Gigabyte, das ist einfach über der Schmerzgrenze, weit über der Schmerzgrenze. Ja, die Netzneutralität bei Mobilfunkdaten wurde ebenfalls nachgefragt. Und zwar vom Markus Mundes. Zum Thema Netzabdeckung hätte ich auch noch eine Frage an Dr. Rio. Vielen Dank für den Verleih des Doktortitels. Gibt es deines Wissens nach so etwas wie Netzprioritäten im Datennetz eines Betreibers? Ganz konkret werden die Daten von zum Beispiel Congstar im T-Mobile-Netz anders behandelt, nachrangig als die Daten vom echten T-Mobile-Kunden. Vielleicht weiß Doc Rio Antwort. Also offiziell gibt es so nichts, aber da es keine gesetzliche Regelung gibt für Netzneutralität im mobilen Internet, bin ich mir fast sicher, dass es sowas gibt. Ich habe ja mal beim Netzbetreiber gearbeitet und da war definitiv auch eine Priorisierung von bestimmten Arten. Jetzt nicht unbedingt von bestimmten Anbietern, das gab es damals so noch nicht in dem Fall. Da hat man hat ein Netzbetreiber nur sein Netz gehabt und nicht noch ein anderes Netz. Ja. Aber da gab es auch schon diese Priorisierung von bestimmten Arten. Ja. Damals war zum Beispiel eben die Sprachtelefonie absolute Priorität, dann kamen die Daten für die und die Verträge und dann kamen die Daten für andere Verträge. Das ist Realität. Und ich glaube kaum, dass es bei den Netzbetreibern heute groß anders ist. Zwar nicht mehr nach Verträgen, das würde ziemlich schnell auffallen, aber sicherlich nach Art der Daten im Prinzip. Ja, das ist das, was auch sehr stark kritisiert wurde, weil man ja analysieren muss, was für Daten anfallen. Ja. Da wird auch, das sagen auch viele Experten, das ist so ja gar nicht machbar. Ja. Aber es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass man sagen kann, dass eine bestimmte Art von Daten, sei es jetzt über Ports beispielsweise, ja, dass die eben priorisiert werden. Einige Anbieter, wie ihr wisst, hatten ja sogar eine ganze Zeit lang eben auch so Sachen wie Skype und so weiter aktiv geblockt, dass die eben nicht funktionieren. Die haben also ihr Mittel und Wege. Und ja, also da ist auf jeden Fall etwas Spiel im deutschen Gesetz vorhanden, dass es eben möglich ist. Auch in den USA wird ja darüber diskutiert, ich hasse es zu sagen, aber ich glaube, in einem Mobilfunknetz ist es ohne eine generelle Priorisierung kaum möglich, den Datenfluss, der jetzt in Zukunft anfallen wird, noch zu kontrollieren. Werden sich diese Netzbetreiber nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen und werden notfalls eben dann mit Analyse-Software feststellen, wer oder was eben streamt oder von welcher Seite aus die Daten kommen und dann den einen oder anderen bevor- oder benachteiligen. Ja, so blöd sich das anhört, ich finde es auch nicht ganz richtig, aber man hat eben im Mobilfunknetz nur begrenzte Kapazität zur Verfügung und irgendwo wird immer priorisiert und geschaltet. Nur die Frage ist, wird es willkürlich gemacht, wird es auf Anbieter bezogen, wird es auf Datenart bezogen, ja, und diese Frage ist leider nicht ganz so zu beantworten. Ja. Aber wenn ihr denkt, dass ich 100% sicher bin, dass kein Anbieter Packet Sniffing betreibt, um zu sehen, was für Daten ihr überträgt, dann muss ich sagen, nö, das glaube ich nicht, da lege ich an meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass das die Anbieter nicht machen. Ja. Ich habe allerdings auch keinerlei Möglichkeiten jetzt zu belegen, dass das passiert. Sorry. Also, der Doktor hat probiert, eine Antwort zu liefern, mit der er sich in jede Richtung rauswinden kann. Also dann, ach, der Thomas Klein hat ja auch dafür gesagt, Thomas Klein hat ja auch dafür gesagt, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. So, dann gab es noch was vom Andreas, genau über die Datenkontingente von LTE und UMTS, und er hat sich da drüber brüskiert, dass so wenig Daten inklusiv sind. Ja. Zum Thema UMTS und LTE, mir persönlich reicht eigentlich Edge. Ich kann den Hype um LTE nicht verstehen, aus einem einfachen Grund. Die Betreiber stellen zwar utopische Geschwindigkeiten zur Verfügung, allerdings nur in sehr geringen Datenmengen. Was sind denn heute noch 500 Megabyte? 500 Megabyte ist das Inklusivvolumen von Vodafone. Da kann ich mir gerade mal 100 Lieder streamen lassen. Wow, da kann ich da nur sagen, Genau das gleiche gilt übrigens auch für UMTS. 14,4 Megabit Sekunde sind 1,8 Megabyte Sekunde. In nicht mal 5 Minuten könnte theoretisch das UMTS LTE Volumen erreicht sein. Danach gibt es nicht mal ISDN Geschwindigkeit. Richtig. Das ist ein großes Problem, großes Thema, sogar schon bei UMTS, weil ohne großen Daten, und große Datenmenge, die zur Verfügung gestellt wird, und da ist heutzutage 1 Gigabyte das absolute Minimum, 5 Gigabyte zu empfehlen, ja, muss ich sagen, ist es fast schon sinnlos, diese hohen Geschwindigkeiten, und deswegen nutze ich auch jedes Wi-Fi-Netzwerk, ja, dass es gibt, trotzdem, dass ich 5 Gigabyte habe, die ist einfach verrückt. Ja. Jetzt mit LTE soll die Geschwindigkeit noch höher sein, noch besser, noch größer. Ja, dann sind die Daten noch schneller weg, ja, wenn man das denn auch tatsächlich nutzt. Ja. Dann werden eben mehr HD-Streams empfangen. Ja. Ich mache zum Beispiel heutzutage so, ich höre wie der Markus auch hier TuneIn Radio, und dann nehme ich halt mal den 96 Kilobit Stream oder den 48 Kilobit Ox Stream, ja, um eben einen Radiosender zu hören, und verzichte dann etwas auf die Qualität, ja, weil es eben weniger Traffic verbraucht. Ja, ich meine, wenn wenn man dann so LTE hat, ja, dann kommt man schon eher in die Versuchung. Ja, jetzt hat man LTE oder eine schnelle UMTS-Verbindung, und jetzt will ich mir den Stream aber nicht in 96 Kilobit anhören, sondern ich möchte den Hauptstream haben mit 192 Kilobit Sekunde, der eine richtig satte Soundqualität bietet. Ja. Und dann ist der das Inklusivvolumen ruckzuck weg. Ja. Genauso wie den Streams bei YouTube. Wer eine langsame Datenverbindung hat, der wird nicht unbedingt in HD streamen wollen. Aber mit LTE und schneller Datenverbindung, da flugt das sehr, sehr gut, mit LTE HD-Videos zu streamen. Und ja, dann ist aber eben auch das Datenkontingent ruckzuck weg. Ja, ihr könnt den Kommentarstream einsehen, der ist verlinkt. Da hat nämlich auch Thilo Weiß und Thomas Clay noch einiges dazugegeben. Auch Andreas Solinger hat da noch was dazu zu sagen gehabt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. Und ja, die Diskussion ist doch sehr, sehr interessant. Und vielleicht sollten die Anbieter auch mal darüber nachdenken, nicht nur immer die Geschwindigkeiten zu erhöhen, sondern vielleicht auch einfach mal den Leuten die Möglichkeit zu geben, die höheren Geschwindigkeiten auch auszunutzen. Sonst wird das nämlich irgendwann zu einer Mogelpackung. Gut, und damit komme ich zur App der Woche. Da habe ich diesmal Songify ausgewählt. Songify, da spricht man, kurz gesagt, etwas rein. Und die App macht da draus dann eine schöne ein schönes Lied, ja, das ist vorgegeben, die Melodie, und wie zum Beispiel bei den Vocaloids wird dann eben von dem Computer dies in eine gesungene Stimme umgewandelt, und dann hat man eben sozusagen so ein geschustertes Lied. Da gibt's ein paar Beispiele dafür. Zum Beispiel gab's mal so ein interessantes Rap-Shop-Video, ja, weiß nicht, ob das vielleicht noch jemand von euch kennt. Da ging es auch dann mit so einer Software, mit so einer ähnlichen Software dann zugange, und dann hat man eben mit diesem Home-Shopping-Typ da, dann hat man schön Rap singen lassen. Und genau sowas könnt ihr auch machen mit dieser App. Und so banal das klingt, so viel Spaß macht es dann auch. Die Songauswahl ist sehr, sehr begrenzt, kostenlose Songauswahl. Man kann allerdings hier Songs ohne Ende dazu kaufen. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ für mich ist, aber es gibt kaum einen Song, den ich kenne. Na drauf. Na gut. Okay, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Schaut es euch einfach an. Ich kann es euch schlecht demonstrieren hier, aber ihr werdet sofort merken, was Sache ist, wenn ihr die App ausprobiert. Dann war's das für heute vom Uncast, und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, eigene Beiträge habt, könnt ihr mir die schicken unter oder auf Google Plus. Einfach oben Plus Uncast in der Suche eingehen und schon kriegt ihr die Seite angezeigt, oder ihr schreibt eine Mail uncast@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Immer auf die Mehrzahl achten. Thenetcasts mit dem S hinten dran. Ja. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wie immer, haltet die Antennen steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.